Schiff, unsere Autos macht uns sicher. Wir haben seit Jahrzehnten den richtigen Riecher. Wir verdienen sehr viel, haben Tonnen Schweres gebaut, Land und Luft versaut. Rum sind nicht dumm, denn wir bieten damit Sicherheit, simulieren viel, sagen einfach, weil das der Kunde so will. Wir werden damit keinesfalls still, denn alle Großen stehen hinter uns, Politik und Macht. Hinter uns.